Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 11. und 12. Kapitel. Leopold, als man zur Abfahrt sich anschickte, musste sich mit einem Platz vorn auf dem Bock des elterlichen Landauers begnügen, was ihm alles in allem immer noch lieber war, als innerhalb des Wagens selbst en vue seiner Mutter zu sitzen, die doch vielleicht, sei es im Wald, sei es bei der kurzen Rast in Paulsborn, was bemerkt haben mochte. Schmidt benutzte wieder den Vorortszug, während Corinna bei den Felgentreus mit einstieg. Man platzierte sie, so gut es ging, zwischen das den Fond des Wagens redlich ausfüllende Ehepaar, und weil sie nach all dem Voraufgegangenen eine geringere Neigung zum Plaudern als sonst wohl hatte, so kam es ihr außerordentlich zu Pass, dass sowohl Elfriede wie Blanca doppelt redelustig und noch ganz voll und beglückt von dem Quartett zu finden. Der Jodler, eine sehr gute Partie, schien über die freilich nur in Zivil erschienenen Sommerleutnant seinen entschiedenen Sieg davongetragen zu haben. Im Übrigen ließen es sich die Felgentreus nicht nehmen, in der Adlerstraße vorzufahren und ihren Gast daselbst abzusetzen. Corinna bedankte sich herzlich und stieg, noch einmal grüßend, erst die drei Steinstufen und gleich danach vom Flur aus die alte Holztreppe hinauf. Sie hatte den Drücker zum Entree nicht mitgenommen, und so blieb ihr nichts anderes übrig, als zu klingeln, was sie nicht gerne tat. Alsbald erschien denn auch die Schmolke, die die Abwesenheit der Herrschaft, wie sie mitunter mit Betonung sagte, dazu benutzt hatte, sich ein bisschen sonntäglich herauszuputzen. Das Auffallendste war wieder die Haube, deren Rüschen eben aus dem Tolleisen zu kommen schienen. »Aber, liebe Schmolke«, sagte Corinna, während sie die Tür wieder ins Schloss zog, »was ist denn los? Ist Geburtstag?« »Aber nein, den kenne ich ja.« »Oder seiner?« »Nein«, sagte die Schmolke, »seiner ist auch nicht. Und da werde ich auch nicht solchen Schlips umbinden und solch Band.« »Aber wenn kein Geburtstag ist, was ist dann?« »Nichts, Corinna. Muss denn immer was sein, wenn man sich mal ordentlich macht?« »Sieh, du hast gut reden. Du sitzt jeden Tag, den Gott werden lässt, eine halbe Stunde vorm Spiegel und mitunter auch noch länger und brennst dir dein Wuschelhaar. Aber, liebe Schmolke, ja, Corinna, du denkst, ich sehe es nicht. Aber ich sehe alles und sehe noch viel mehr. Und ich kann dir auch sagen, Schmolke sagte mal, er fände es eigentlich hübsch, solch Wuschelhaar. Aber war denn Schmolke so?« »Nein, Corinna, Schmolke war nicht so. Schmolke war ein sehr anständiger Mann. Und wenn man was so Sonderbares und eigentlich Unrechtes sagen darf, er war beinahe zu anständig. Aber nun gib erst deinen Hut und deine Mantille. Gott, Kind, wie sieht denn das alles aus? Ist denn so furchtbarer Staub? Und noch ein Glück, dass es nicht gedrippelt hat, denn der Sand ist hin.« »Und so viel hat ein Professor auch nicht. Und wenn er auch nicht geradezu klagt, Seide spinnen kann er nicht.« »Nein, nein«, lachte Corinna. »Nu höre, Corinna, da lachst du nur wieder. Das ist aber gar nicht zum Lachen. Der Alte quält sich genug. Und wenn er so die Bündel ins Haus kriegt und die Strippe mitunter nicht ausreicht, so viele sind es, dann tut es mir mitunter ordentlich weh hier. Denn Papa ist ein sehr guter Mann, und seine 60 drücken ihn nun doch auch schon ein bisschen. Er will es freilich nicht wahrhaben und tut immer noch, wie wenn er 20 wäre. Ja, hat sich was. Und neulich ist er von der Pferdebahn runtergesprungen, und ich muß gerade dazukommen. Na, ich dachte doch gleich, der Schlag soll mich rühren. Aber nun sage, Corinna, was soll ich dir bringen? Oder hast du schon gegessen und bist froh, wenn du nichts siehst?« Nein, ich habe nichts gegessen oder so gut wie nichts. Die Zwiebacke, die man kriegt, sind immer so alt. Und dann in Paulsborn einen kleinen süßen Likör. Das kann man doch nicht rechnen. Aber ich habe auch keinen rechten Appetit und der Kopf ist mir so benommen. Ich werde am Ende krank. Ach, dummes Zeug, Corinna. Das ist auch eine von deinen Nücken. Wenn du mal Ohrensausen hast oder ein bisschen heiße Stirn, dann redest du immer gleich von Nervenfieber. Und das ist eigentlich gottlos, denn man muss den Teufel nicht an die Wand malen. Es wird wohl ein bisschen feucht gewesen sein, ein bisschen neblig und Abenddunst. Ja, neblig war es gerade, wie wir neben dem Schilf standen. Und der See war eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Davon wird es wohl sein. Aber der Kopf ist mir wirklich benommen und ich möchte zu Bett gehen und mich einmummeln. Und da mag ich auch nicht mehr sprechen, wenn Papa nach Hause kommt. Und wer weiß wann und ob es nicht zu spät wird. Warum ist er denn nicht gleich mitgekommen? Er wollte nicht und hat ja auch seinen Abend heute. Ich glaube, bei Kuhs, und da sitzen sie meist lange, weil sich die Kälber mit einmischen. Aber mit Ihnen, liebe gute Schmolke, möchte ich wohl noch eine halbe Stunde plaudern. Sie haben ja immer so was Herzliches. Ach, rede doch nicht, Corinna. Wovon soll ich denn was Herzliches haben? Oder eigentlich, wovon soll ich denn was Herzliches nicht haben? Du warst ja noch so, als ich ins Haus kam. Nun also, was Herzliches oder auch nicht was Herzliches, sagte Corinna, gefallen wird es mir schon. Und wenn ich liege, liebe Schmolke, dann bringen Sie mir einen Tee ans Bett. Die kleine Meißnerkanne und die andere kleine Kanne, die nehmen Sie sich. Und bloß ein paar Teebrötchen, recht dünn geschnitten und nicht zu viel Butter. Denn ich muss mich mit meinem Magen in Acht nehmen, sonst wird es gastrisch und man liegt 6 Wochen. Ist schon gut, lachte die Schmolke und ging in die Küche, um die Kessel noch wieder in Glut zu setzen, denn heißes Wasser war immer da und es bullerte nur noch nicht. Eine Viertelstunde später trat die Schmolke wieder ein und fand ihren Liebling schon im Bette. Corinna saß mehr auf, als sie lag, und empfing die Schmolke mit der trostreichen Versicherung, es sei ja schon viel besser. Was man so immer zum Lobe der Bettwärme sage, das sei doch wahr, und sie glaube jetzt beinahe, dass sie noch einmal durchkommen und alles glücklich überstehen werde. »Glaub ich auch«, sagte die Schmolke, während sie das Tablett auf den kleinen, am Kopfende stehenden Tisch setzte. »Nun, Corinna, von welchem soll ich dir einschenken? Der hier mit der abgebrochenen Tülle hat länger gezogen, und ich weiß, du hast ihn gern stark und bitterlich, so dass er schon ein bisschen nach Tinte schmeckt. Versteht sich, ich will von dem Starken und dann ordentlich Zucker, aber ganz wenig Milch. Milch macht mich immer gastrisch.« »Gott, Corinna, lass doch das Gastrische. Du liegst ja da wie ein Borsdorfer Apfel und redst immer, als ob dir der Tod schon um die Nase säße. Nein, Corinnchen, so schnell geht es nicht. Und nun nimm dir ein Teebrötchen. Ich habe sie so dünn geschnitten, wie es nur gehen wollte.« »Das ist recht. Aber da haben sie eine Schinkenstulle so mit reingebracht. Für mich, Corinnchen, ich will doch auch was essen.« »Ach, liebe Schmolke, da möchte ich mich aber doch zu Gaste laden. Die Teebrötchen sehen ja nach gar nichts aus und die Schinkenstulle lacht einen ordentlich an und alles so appetitlich durchgeschnitten. Nun merke ich erst, dass ich eigentlich hungrig bin. Geben Sie mir ein Schnittchen ab, wenn es Ihnen nicht sauer wird.« »Wie du redest, Corinna, wie kann es mir denn sauer werden? Ich führe ja bloß die Wirtschaft und bin bloß eine Dienerin.« »Ein Glück, dass Papa das nicht hört. Sie wissen doch, das kann er nicht leiden, dass Sie so von Dienerin reden. Er nennt es eine falsche Bescheidenheit.« »Ja, ja«, so sagt er. »Aber Schmolke, der auch ein ganz kluger Mann war, wenn er auch nicht studiert hatte, Der sagte immer: Höre, Rosalie, Bescheidenheit ist gut, und eine falsche Bescheidenheit, denn die Bescheidenheit ist eigentlich immer falsch, ist immer noch besser als gar keine. Sagte Corinna, die sich etwas getroffen fühlte, das lässt sich hören. Überhaupt, liebe Schmolke, Ihr Schmolke muss eigentlich ein ausgezeichneter Mann gewesen sein. Und Sie sagten ja auch vorhin schon, er habe so was Anständiges gehabt und beinahe zu anständig. Sehen Sie, so was höre ich gern. Und ich möchte mir wohl etwas dabei denken können. Worin war er denn nun eigentlich so sehr anständig? Und dann, er war ja doch bei der Polizei. Nun, offen gestanden, ich bin zwar froh, dass wir eine Polizei haben, und ich freue mich immer über jeden Schutzmann, an den ich herantreten und den ich nach dem Weg fragen und um Auskunft bitten kann. Und das muss wahr sein, alle sind artig und manierlich. Wenigstens habe ich es immer so gefunden. Aber das von der Anständigkeit und von zu anständig, ja, liebe Corinna, das ist schon richtig. Aber das sind ja Unterschiedlichkeiten. Und was Sie Abteilungen nennen. Und Schmolke war bei solcher Abteilung. Natürlich, er kann doch nicht überall gewesen sein. Nein, nicht überall. Aber er war gerade bei der Allerschwersten, die für den Anstand und die gute Sitte zu sorgen hat. Und so was gibt es? Ja, Corinna. So etwas gibt es und muss es auch geben. Und wenn du, was ja doch vorkommt und auch bei Frauen und Mädchen vorkommt, wie du wohl gesehen und gehört haben wirst, denn Berliner Kinder sehen und hören alles, wenn du solch armes, unglückliches Geschöpf, denn manche sind wirklich bloß arm und unglücklich, etwas gegen den Anstand und die gute Sitte tut, dann wird sie vernommen und bestraft. Und da, wo die Versammlung ist, da saß gerade Schmolke. Merkwürdig, aber davon haben Sie mir ja noch nie etwas erzählt. Und Schmolke, sagte sie, war mit dabei. Wirklich sehr sonderbar. Und Sie meinen, dass er gerade deshalb so anständig und so solide war? Ja, Corinna, das meine ich. Nun, wenn Sie sagen, liebe Schmolke, so will ich es glauben. Aber ist es eigentlich nicht zum Verwundern? Denn Ihr Schmolke war ja damals noch jung oder so ein Mann in seinen besten Jahren. Und viele von unserem Geschlecht und gerade solche sind ja doch oft bildhübsch. Und da sitzt nun einer wie Schmolke da gesessen und muss immer streng und ehrbar aussehen, bloß weil er da zufällig sitzt. Ich kann mir nicht helfen, ich finde das schwer. Denn das ist ja gerade so wie der Versucher in der Wüste. Dies alles schenke ich dir. Die Schmolke seufzte. Ja, Corinna, dass ich es dir offen gestehe. Ich habe auch manchmal geweint. Und mein furchtbares Reißen hier gerade im Nacken, das ist noch von der Zeit her. Und zwischen das zweite und dritte Jahr, dass wir verheiratet waren, da habe ich beinahe 11 Pfund abgenommen. Und wenn wir damals schon die vielen Wiegewagen gehabt hätten, da wäre es wohl eigentlich noch mehr gewesen. Denn als ich zu wiegen kam, da setzte ich schon wieder an. Arme Frau, sagte Corinna, ja, das müssen schwere Tage gewesen sein. Aber wie kamen Sie denn darüber hin? Und wenn Sie wieder ansetzen, so muss es doch so was von Trost und Beruhigung gewesen sein. War auch, Corinnchen. Und weil du ja nun alles weißt, will ich dir auch erzählen, wie es kam und wie ich meine Ruhe wieder kriegte. Denn ich kann dir sagen, es war schlimm. Und ich habe mitunter viele Wochen lang kein Auge zugetan. Na, zuletzt schläft man doch ein bisschen. Der Natur will es und ist auch zuletzt noch stärker als die Eifersucht. Aber Eifersucht ist sehr stark, viel stärker als der Liebe. Mit Liebe ist es nicht so schlimm. Aber was ich sagen wollte, wie ich nur so ganz runter war und man bloß noch so hing und bloß noch so viel Kraft hatte, daß ich ihm doch sein Hammelfleisch und seine Bohnen vorsetzen konnte, das heißt geschnitzelte mochte er nicht und sagte immer, sie schmeckten nach Messer, da sah er doch wohl, daß er mal mit mir reden müsse. Denn ich redete nicht, dazu war ich viel zu stolz. Also er wollte reden mit mir, und als es nun so weit war und er die Gelegenheit doch ganz gut abgepaßt hatte, nahm er einen kleinen vierbeinigen Schemel, der sonst immer in der Küche stand, und iß mir, als ob es gestern gewesen wäre, und rückte den Schemel zu mir ran und sagte, »Rosalie, nun sag mal, was hast du denn eigentlich?« Um Corinnas Mund verlor sich jeder Ausdruck von Spott. Sie schob das Tablett etwas beiseite, stützte sich, während sie sich aufrichtete, mit dem rechten Arm auf den Tisch und sagte, »Nu weiter, liebe Schmolke.« »Also, was hast du eigentlich?« sagte er zu mir. Na, da stürzten mir denn die Tränen man so pimperlings raus, und ich sagte, »Schmolke, Schmolke«, und dabei sah ich ihn an, als ob ich ihn ergründen wollte, und ich kann wohl sagen, es war ein scharfer Blick, aber doch immer noch freundlich, denn ich liebte ihn. Und da sah ich, dass er ganz ruhig blieb und sich gar nicht verfärbte, und dann nahm er meine Hand, streichelte sie ganz zärtlich und sagte, »Rosalie, das ist alles Unsinn. Davon verstehst du nichts. Davon verstehst du nichts, weil du nicht in der Sitte bist. Denn ich sage dir, wer da so Tag aus, Tag ein in der Sitte sitzen muss, dem vergeht es, dem stehen die Haare zu Berge über all das Elend und all den Jammer. Und wenn dann welche kommen, die nebenher auch noch ganz verhungert sind, was auch vorkommt, wo wir ganz genau wissen, da sitzen nur die Eltern zu Hause und grämen sich Tag und Nacht über die Schande, weil sie das arme Wurm, das mitunter sehr merkwürdig dazugekommen ist, noch immer lieb haben und helfen und retten möchten, wenn zu helfen und zu retten noch Menschen möglich wäre. Ich sage dir, Rosalie, wenn man das jeden Tag sehen muss, und man hat ein Herz im Leib und hat beis erste Garde-Regiment gedient und ist für Proportät und Strammheit und Gesundheit, na, ich sage dir, dann ist es mit Verführung und all so was vorbei. Man möchte rausgehen und weinen, und ein paar Mal hab ich's auch, alter Kerl, der ich bin, und von Karessieren und Fräuleinchen steht nichts mehr drin, und man geht nach Hause und ist froh, wenn man sein Hammelfleisch kriegt und eine ordentliche Frau hat, die Rosalie heißt. Bist du nun zufrieden, Rosalie?« Und dabei gab er mir einen Kuss. Die Schmolke, der bei der Erzählung wieder ganz weh ums Herz geworden war, ging an Corinnas Schrank, um sich ein Taschentuch zu holen, und als sie sich nun wieder zurechtgemacht hatte, so daß ihr die Worte nicht mehr in der Kehle stecken blieben, nahm sie Corinnas Hand und sagte, »Sieh, so war Schmolke. Was sagst du dazu?« »Ein sehr anständiger Mann. Na, ob.« In diesem Augenblicke hörte man die Klingel. »Der Papa«, sagte Corinna, und die Schmolke stand auf, um dem Herrn Professor zu öffnen. Sie war auch bald wieder zurück und erzählte, dass sich der Papa nur gewundert habe, Corinnchen nicht mehr zu finden, was denn passiert sei. Wegen ein bisschen Kopfweh gehe man doch nicht gleich zu Bett. Und dann habe er sich seine Pfeife angesteckt und die Zeitung zur Hand genommen und habe dabei gesagt, »Gott sei Dank, liebe Schmolke, dass ich wieder da bin. Alle Gesellschaften sind Unsinn. Diesen Satz vermache ich Ihnen auf Lebenszeit. Er habe aber ganz fidel dabei ausgesehen und sie sei überzeugt, dass er sich eigentlich sehr gut amüsiert habe. Denn er habe den Fehler, den so viele hätten, und die Schmidts voran, sie redeten über alles und wüssten alles besser. Ja, Corinnchen, in diesem Belange bist du auch ganz Schmidtsch. Corinna gab der guten Alten die Hand und sagte, Sie werden wohl recht haben, liebe Schmolke, und es ist ganz gut, dass Sie mir's sagen. Wenn Sie nicht gewesen wären, wer hätte mir denn überhaupt was gesagt? Keiner. Ich bin ja wie wild aufgewachsen und ist eigentlich zu verwundern, dass ich nicht noch schlimmer geworden bin, als ich bin. Papa ist ein guter Professor, aber kein guter Erzieher. Und dann war er immer zu sehr von mir eingenommen und sagte, das Schmidtsche hilft sich von selbst oder es wird schon zum Durchbruch kommen. Ja, sowas sagt er immer, aber mitunter ist eine Mauschelle besser. Um Gottes Willen, liebe Schmolke, sagen Sie doch sowas nicht, das ängstigt mich. Ach, du bist närrisch, Corinna, was soll dich denn ängstigen? Du bist ja nun eine große, forsche Person und hast die Kinderschuhe längst ausgetreten und könntest schon 6 Jahre verheiratet sein. Ja, sagte Corinna, das könnte ich, wenn mich wer gewollt hätte. Aber dummerweise hat mich noch keiner gewollt. Und da habe ich denn für mich selber sorgen müssen. Die Schmolke glaubte nicht recht gehört zu haben und sagte, »Du hast für dich selber sorgen müssen. Was meinst du damit? Was soll das heißen?« »Soll heißen, liebe Schmolke, dass ich mich heute Abend verlobt habe.« »Himmlischer Vater, ist es möglich? Aber sei nicht böse, dass ich mich so verfiere. Denn es ist ja doch eigentlich was Gutes. Na, mit wem denn?« »Rate? Mit Marcel.« »Nein, mit Marcel nicht.« »Mit Marcel nicht?« »Ja, Corinna, dann weiß ich es nicht und will es auch nicht wissen. Bloß wissen muss ich es am Ende doch. Wer ist es denn?« »Leopold Treibel.« »Herr, du meine Güte!« »Findest du so schlimm? Hast du was dagegen?« »Ich bewahre, wie werde ich denn?« Und würde sich auch gar nicht von mir passen. Und denn die Treibels, die sind alle gut und sehr propre Leute, der alte Kommerzienrat voran, der immer so spaßig ist und immer sagt, je später der Abend, je schöner die Leute, oder noch 50 Jahre so wie heute und sowas. Und der älteste Sohn ist auch sehr gut und Leopold auch, ein bisschen spitzer, das ist wahr, aber heiraten ja nicht bei Renz in Zirkus. Und Schmolke sagte oft, höre, Rosalie, das lass gut sein. So was täuscht, da kann man sich irren. Die Dünnen und die so schwach aussehen, die sind oft gar nicht so schwach. Ja, Corinna, die Treibel sind gut und bloß die Mama, die Kommerzienrätin. Ja, höre, da kann ich mir nicht helfen. Die Rätin, die hat so was, was mir nicht recht passt und ziert sich immer. Und tut so, und wenn was Weinerliches erzählt wird von einem Pudel, der ein Kind aus dem Kanal gezogen, oder wenn der Professor was vorpredigt und mit seiner Bassstimme so vor sich hin brummelt, wie der Unsterbliche sagt, und dann kommt immer ein Name, den kein Christenmensch kennt und die Kommerzienrätin wohl auch nicht, dann hat sie immer gleich eine Träne und sind immer wie Stehtränen, die gar nicht runter wollen. Dass sie so weinen kann, ist doch aber eigentlich was Gutes, liebe Schmolke. Ja, bei manchem ist es was Gutes und zeigt ein weiches Herz. Und ich will auch weiter nichts sagen und lieber an meine eigene Brust schlagen. Und muss auch, denn mir sitzen sie ja man auch lose. Gott, wenn ich daran denke, wie Schmolke noch lebte. Na, da war vieles anders, und Billetter für den dritten Rang hatte Schmolke jeden Tag und mitunter auch für den zweiten. Und da machte ich mich den Feind, Corinna, denn ich war damals noch keine 30 und noch ganz gut im Stand. Gott, Kind, wenn ich daran denke. Da war damals eine, die hieß Erharten, die hat nachher einen Grafen geheiratet. Ach, Corinnchen, da habe ich auch manche schöne Träne vergossen. Ich sage schöne Träne, denn es erleichtert einen. Und in Maria Stuart war es am meisten. Da war denn doch eine Schnauberei, daß man gar nichts mehr verstehen konnte. Das heißt aber bloß ganz zuletzt, wie sie von all ihren Dienerinnen und von ihrer alten Amme Abschied nimmt, alle ganz schwarz und sie selber mit's Kreuz, ganz wie eine Katholsche. Aber die Erhardten war keine. Und wenn ich mir das alles wieder so denke und wie ich da aus der Träne gar nicht rausgekommen bin, da kann ich auch gegen die Kommerzienrätin eigentlich nichts sagen. Corinna seufzte, halb im Scherz und halb im Ernst. Warum seufzt du, Corinna? Ja, warum seufze ich, liebe Schmolke? Ich seufze, weil ich glaube, dass sie recht haben und dass sich gegen die Rätin eigentlich nichts sagen lässt, bloß weil sie so leicht weint oder immer einen Flimmer im Auge hat. Gott, den hat mancher. Aber die Rätin ist freilich eine ganz eigene Frau und ich traue ihr nicht. Und der arme Leopold hat eigentlich eine große Furcht vor ihr und weiß auch noch nicht, wie er da heraus will. Es wird eben noch allerlei harte Kämpfe geben. Aber ich lasse es darauf ankommen und halte ihn fest. Und wenn meine Schwiegermutter gegen mich ist, so schadet es am Ende nicht allzu viel. Die Schwiegermütter sind eigentlich immer dagegen und jede denkt, ihr Püppchen ist zu schade. Na, wir werden ja sehen. Ich habe sein Wort und das andere muss sich finden. Das ist recht, Corinna, halt ihn fest. Eigentlich habe ich einen Schreck gekriegt und glaube mir, Marcel wäre besser gewesen, denn ihr passt zusammen. Aber das sage ich bloß zu dir. Und da du nun mal ein Treibelchen hast, na, so hast du ihn, da hilft kein Brezelbacken, und er muss stillhalten, und die Alte auch. Ja, die Alte erst recht, der gönn ich's. Corinna nickte. Und nun schlafe, Kind. Ausschlafen ist immer gut, denn man kann nie wissen, wie's kommt und wie man den andern Tag seine Kräfte braucht. Ende des 11. Kapitels. 12. Kapitel. Ziemlich um dieselbe Zeit, wo der felgentreusche Wagen in der Adlerstraße hielt, um Corinna daselbst abzusetzen, hielt auch der Treibelsche Wagen vor der kommerzienrätlichen Wohnung, und die Rätin samt ihrem Sohne Leopold stiegen aus, während der alte Treibel auf seinem Platze blieb und das junge Paar, das wieder die Pferde geschont hatte, die Köpnicker Straße hinunter bis an den Holzhof begleitete. Von dort aus, nach einem herzhaften Schmatz, denn er spielte gern den zärtlichen Schwiegervater, ließ er sich zu Buggenhagens fahren, wo Parteiversammlung war. Er wollte doch mal wieder sehen, wie's stünde, und wenn nötig auch zeigen, dass ihn die Korrespondenz in der Nationalzeitung nicht niedergeschmettert habe. Die Kommerzienrätin, die für gewöhnlich die politischen Gänge Treibels belächelte, wenn nicht beargwohnte, was auch heute vorkam, heute segnete sie Buggenhagen und war froh, ein paar Stunden allein sein zu können. Der Gang mit Willibald hatte so vieles wieder in ihr angeregt. Die Gewissheit, sich verstanden zu sehen, es war doch eigentlich das Höhere. Viele beneiden mich, aber was habe ich am Ende? Stuck und Goldleisten und die Honig mit ihrem sauersüßen Gesicht. Treibel ist gut, besonders auch gegen mich, aber die Prosa lastet bleischwer auf ihm, und wenn er es nicht empfindet, ich empfinde es. Und dabei Kommerzienrätin und immer wieder Kommerzienrätin. Es geht nun schon in das 10. Jahr und er rückt nicht höher hinauf, trotz aller Anstrengungen. Und wenn es so bleibt, und es wird so bleiben, so weiß ich wirklich nicht, ob nicht das andere, das auf Kunst und Wissenschaft deutet, doch einen feineren Klang hat. Ja, den hat es. Und mit den ewigen guten Verhältnissen, ich kann doch auch nur eine Tasse Kaffee trinken. Und wenn ich mich zu Bett lege, so kommt es darauf an, dass ich schlafe. Birkenmaser oder Nußbaum macht keinen Unterschied. Aber Schlaf oder Nichtschlaf, das macht einen. Und mitunter flieht mich der Schlaf, der des Lebens Bestes ist, weil er uns das Leben vergessen lässt. Und auch die Kinder wären anders. Wenn ich die Corinna ansehe, das sprüht alles von Lust und Leben. Und wenn sie bloß so macht, so steckt sie meine beiden Jungen in die Tasche. Mit Otto ist nicht viel und mit Leopold ist gar nichts. Jenny, während sie sich in süße Selbsttäuschungen wie diese versenkte, trat ans Fenster und sah abwechselnd auf den Vorgarten und auf die Straße. Drüben, im Hause gegenüber, hoch oben in der offenen Mansarde, stand, wie ein Schattenriss in hellem Licht, eine Blätterin, die mit sicherer Hand über das Blättbrett hinfuhr. Ja, es war ihr, als höre sie das Mädchen singen. Der Kommerzienrätin Auge mochte von dem anmutigen Bilde nicht lassen, und etwas wie wirklicher Neid überkam sie. Sie sah erst fort, als sie bemerkte, dass hinter ihr die Tür ging. Es war Friedrich, der den Tee brachte. »Setzen Sie hin, Friedrich, und sagen Sie Fräulein Honig, es wäre nicht nötig.« »Sehr wohl, Frau Kommerzienrätin, aber hier ist ein Brief.« »Ein Brief?« fuhr die Rätin heraus. »Von wem?« »Vom jungen Herrn.« »Von Leopold?« »Ja, Frau Kommerzienrätin, und es wäre Antwort.« »Brief? Antwort? Er ist nicht recht gescheit.« Und die Kommerzienrätin riss das Kuvert auf und überflog den Inhalt. »Liebe Mama, wenn es dir irgend passt, ich möchte heute noch eine kurze Unterredung mit dir haben. Lass mich durch Friedrich wissen, ja oder nein, dein Leopold.« Jenny war derart betroffen, dass ihre sentimentalen Anwandlungen auf der Stelle hinschwanden. So viel stand fest, dass das alles nur etwas sehr Fatales bedeuten konnte. Sie raffte sich aber zusammen und sagte, »Sagen Sie Leopold, dass ich ihn erwarte.« Das Zimmer Leopolds lag über dem ihrigen. Sie hörte deutlich, dass er rasch hin und her ging und ein paar Schubkästen mit einer ihm sonst nicht eigenen Lautheit zuschob. Und gleich danach, wenn nicht alles täuschte, vernahm sie seinen Schritt auf der Treppe. Sie hatte recht gehört, und nun trat er ein und wollte, sie stand noch in der Nähe des Fensters, durch die ganze Länge des Zimmers auf sie zuschreiten, um ihr die Hand zu küssen. Der Blick aber, mit dem sie ihn begegnete, hatte etwas so Abwehrendes, dass er stehen blieb und sich verbeugte. »Was bedeutet das, Leopold? Es ist jetzt 10, also nachtschlafende Zeit, und da schreibst du mir ein Billett und willst mich sprechen. Es ist mir neu, dass du was auf der Seele hast, was keinen Aufschub bis morgen früh duldet. Was hast du vor? Was willst du?« »Mich verheiraten, Mutter. Ich habe mich verlobt.« Die Kommerzienrätin fuhr zurück. Und ein Glück war es, dass das Fenster, an dem sie stand, ihr eine Lehne gab. Auf viel Gutes hätte sie nicht gerechnet, aber eine Verlobung über ihren Kopf weg, das war doch mehr, als sie gefürchtet. War es eine der Felgentreus? Sie hielt beide für dumme Dinger und die ganze Felgentreuerei für erheblich unterm Stand. Er, der Alte, war Lageraufseher in einem großen Ledergeschäft gewesen und hatte schließlich die hübsche Wirtschaftsmamsell des Prinzipals, eines mit seiner weiblichen Umgebung oft wechselnden Witwers, geheiratet. So hatte die Sache begonnen und ließ in ihren Augen viel zu wünschen übrig. Aber verglichen mit dem Munks war es noch lange das Schlimmste nicht, und so sagte sie denn, »Elfriede oder Blanca?« »Keine von beiden.« »Also?« »Corinna.« Das war zu viel. Jenny kam in ein halb ohnmächtiges Schwanken und sie wäre angesichts ihres Sohnes zu Boden gefallen, wenn sie der schnell Herzuspringende nicht aufgefangen hätte. Sie war nicht leicht zu halten und noch weniger leicht zu tragen, aber der arme Leopold, den die ganze Situation über sich hinaushob, bewährte sich auch physisch und trug die Mama bis ans Sofa. Danach wollte er auf den Kopf der elektrischen Klingel drücken. Jenny war aber, wie die meisten ohnmächtigen Frauen, doch nicht ohnmächtig genug, um nicht genau zu wissen, was um sie her vorging, und so fasste sie denn seine Hand zum Zeichen, dass das Klingeln zu unterbleiben habe. Sie erholte sich auch rasch wieder, griff nach dem vor ihr stehenden Flakon mit kölnischem Wasser und sagte, nachdem sie sich die Stirn damit betupft hatte, »Also mit Corinna?« »Ja, Mutter. Und alles nicht bloß zum Spaß, sondern um euch wirklich zu heiraten?« »Ja, Mutter. Und hier in Berlin und in der Luisenstädtschen Kirche, darin dein guter, braver Vater und ich getraut wurden?« »Ja, Mutter. Ja, Mutter, und immer wieder ja, Mutter. Es klingt, als ob du nach Kommando sprächst und als ob dir Corinna gesagt hätte, sage nur immer, ja, Mutter.« »Nun, Leopold, wenn es so ist, so können wir beide unsere Rollen rasch auswendig lernen. Du sagst in einem Wort, ja, Mutter, und ich sage in einem Wort, nein, Leopold. Und dann wollen wir sehen, was länger vorhält, dein Ja oder mein Nein.« »Ich finde, dass du es dir etwas leicht machst, Mama.« »Nicht, dass ich wüsste. Wenn es aber so sein sollte, so bin ich bloß deine gelehrige Schülerin. Jedenfalls ist es ein Operieren ohne Umschweife, wenn ein Sohn vor seine Mutter hintritt und dir kurzweg erklärt, ich habe mich verlobt. So geht das nicht in guten Häusern. Das mag beim Theater so sein oder vielleicht auch bei Kunst und Wissenschaft, worin die kluge Corinna ja großgezogen ist, und einige sagen sogar, dass sie dem Alten die Hefte korrigiert. Aber wie dem auch sein möge, bei Kunst und Wissenschaft mag das gehen, und meinetwegen, und wenn sie den alten Professor, ihren Vater, übrigens ein Ehrenmann, auch ihrerseits mit einem »Ich habe mich verlobt« überrascht haben sollte, nun, so mag der sich freuen, er hat auch Grund dazu, denn die Treibels wachsen nicht auf Bäumen und können nicht von jedem, der vorbeigeht, heruntergeschüttelt werden. Aber ich freue mich nicht und verbiete dir diese Verlobung. Du hast wieder gezeigt, wie ganz unreif du bist, ja, dass ich es ausspreche, Leopold, wie knabenhaft. Liebe Mama, wenn du mich etwas mehr schonen könntest. Schonen? Hast du mich geschont, als du dich auf diesen Unsinn einließest? Du hast dich verlobt, sagst du. Wem willst du das weismachen? Sie hat sich verlobt, und du bist bloß verlobt worden. Sie spielt mit dir, und anstatt dir das zu verbitten, küssest du ihr die Hand und lässt dich einfangen wie ein Gimpel. Nun, ich habe es nicht hindern können, aber das Weitere, das kann ich hindern und werde es hindern. Verlobt euch so viel ihr wollt, aber wenn ich bitten darf im Verschwiegenen und Verborgenen an ein Heraustreten, damit es nicht zu denken. Anzeichen erfolgen nicht, und wenn du deinerseits Anzeigen machen willst, so magst du die Gratulationen in einem Hotel Garni in Empfang nehmen. In meinem Hause nicht. In meinem Haus existiert keine Verlobung und keine Corinna. Damit ist es vorbei. Das alte Lied vom Undank erfahre ich nun an mir selbst und muss erkennen, dass man unklug daran tut, Personen zu verwöhnen und gesellschaftlich zu sich heraufzuziehen. Und mit dir steht es nicht besser. Auch du hättest mir diesen Gram ersparen können und diesen Skandal. Dass du verführt bist, entschuldigt dich nur halb. Und nun kennst du meinen Willen, und ich darf wohl sagen, auch deines Vaters Willen, denn so viel Torheiten er begeht in den Fragen, wo die Ehre seines Hauses auf dem Spiele steht, ist Verlass auf ihn. Und nun geh, Leopold, und schlafe, wenn du schlafen kannst. Ein gut Gewissen ist ein gutes Ruhekissen.« Leopold biss sich auf die Lippen und lächelte verbittert vor sich hin. »Und bei dem, was du vielleicht vorhast, denn du lächelst und stehst schon trotzig da, wie ich dich noch gar nicht gesehen habe, was auch bloß der fremde Geist und Einfluss ist, bei dem, was du vielleicht vorhast, Leopold, vergiss nicht, dass der Segen der Eltern den Kindern die Häuser baut. Wenn ich dir raten kann, sei klug und bringe dich nicht um einer gefährlichen Person und einer flüchtigen Laune willen um die Fundamente, die das Leben tragen und ohne die es kein rechtes Glück gibt. Leopold, der sich, zu seinem eigenen Erstaunen, all die Zeit über durchaus nicht niedergeschmettert gefühlt hatte, schien einen Augenblick antworten zu wollen, ein Blick auf die Mutter aber, deren Erregung, während sie sprach, nur immer noch gewachsen war, ließ ihn erkennen, dass jedes Wort die Schwierigkeit der Lage bloß steigern würde. So verbeugte er sich denn ruhig und verließ das Zimmer. Er war kaum hinaus, als sich die Kommerzienrätin von ihrem Sofaplatz erhob und über den Teppich hin auf und ab zu gehen begann. Jedes Mal, wenn sie wieder in die Nähe des Fensters kam, blieb sie stehen und sah nach der Mansarde und der immer noch in vollem Lichte dastehenden Blätterin hinüber, bis ihr Blick sich wieder senkte und dem bunten Treiben der vor ihr liegenden Straße zuwandte. Hier, in ihrem Vorgarten, den linken Arm von innen her auf die Gitterstäbe gestützt, stand ihr Hausmädchen, eine hübsche Blondine, die mit Rücksicht auf Leopolds Mores beinahe nicht engagiert worden wäre, und sprach lebhaft und unter Lachen mit einem draußen auf dem Trottoir stehenden Cousin, zog sich aber zurück, als der eben vom Buggenhagen kommende Kommerzienrat in einer Droschke vorfuhr und auf seine Villa zuschritt. Treibel, einen Blick auf die Fensterreihe werfend, sah sofort, dass nur noch in seiner Frau Zimmer Licht war, was ihn mitbestimmte, gleich bei ihr einzutreten, um noch über den Abend und seine mannigfachen Erlebnisse berichten zu können. Die flaue Stimmung, der er anfänglich infolge der Nationalzeitungskorrespondenz bei Buggenhagens begegnet war, war unter dem Einfluss seiner Liebenswürdigkeit rasch gewichen, und das umso mehr, als er den auch hier wenig gelittenen Vogelsang schmunzelnd preisgegeben hatte. Von diesem Sieg zu erzählen trieb es ihn, trotzdem er wusste, wie Jenny zu diesen Dingen stand. Als er aber eintrat und die Aufregung gewahr wurde, darin sich seine Frau ganz ersichtlich befand, erstarb ihm das joviale »Guten Abend, Jenny« auf der Zunge, und ihr die Hand reichend, sagte er nur: »Was ist vorgefallen, Jenny? Du siehst ja aus wie das Leiden.« »Nein, keine Blasphemie. Du siehst ja aus, als wäre dir die Gerste verhagelt.« »Ich glaube, Treibel«, sagte sie, während sie ihr auf und ab im Zimmer fortsetzte, »du könntest dich mit deinen Vergleichen etwas höher hinaufschrauben. Verhagelte Gerste hat einen überaus ländlichen, um nicht zu sagen bäuerlichen Beigeschmack. Ich sehe, das Teupitz-Zossensche trägt bereits seine Früchte.« »Liebe Jenny, die Schuld liegt, glaube ich, weniger an mir als an dem Sprach- und Bilderschatze deutscher Nation. Alle Wendungen, die wir als Ausdruck für Verstimmungen und Betrübnisse haben, haben einen ausgesprochenen Unterschichtscharakter, und ich finde da zunächst nur noch den Lohgerber, dem die Felle weggeschwommen.« Er stockte, denn es traf ihn ein so böser Blick, dass er es doch für angezeigt hielt, auf das Suchen nach weiteren Vergleichen zu verzichten. Auch nahm Jenny selbst das Wort und sagte: »Deine Rücksichten gegen mich halten sich immer auf derselben Höhe. Du siehst, dass ich eine Alteration gehabt habe und die Form, in die du deine Teilnahme kleidest, ist die geschmackloser Vergleiche. Was meiner Erregung zugrunde liegt, scheint deine Neugier nicht sonderlich zu wecken.» «Doch, doch, Jenny, du darfst das nicht übel nehmen. Du kennst mich und weißt, wie das alles gemeint ist. Alteration, das ist ein Wort, das ich nicht gern höre. Gewiss wieder was mit Anna, Kündigung oder Liebesgeschichte. Wenn ich nicht irre, stand sie...» «Nein, Treibel, das ist es nicht. Anna mag tun, was sie will, und meinetwegen ihr Leben als Spreewälderin beschließen. Ihr Vater, der alte Schulmeister, kann dann an seinem Enkel erziehen, was er an seiner Tochter versäumt hat. Wenn mich Liebesgeschichten alterieren sollen, so müssen sie von anderer Seite kommen.» «Also doch Liebesgeschichten. Nun sage, wer?» «Leopold.» «Alle Wetter!» Und man konnte nicht heraushören, ob Treibel bei dieser Namensnennung mehr in Schreck oder Freude geraten war. «Leopold, ist das möglich?» «Es ist mehr als möglich, es ist gewiss. Denn vor einer Viertelstunde war er selber hier, um mich diese Liebesgeschichte wissen zu lassen. Merkwürdiger Junge. Er hat sich mit Corinna verlobt.» Es war ganz unverkennbar, dass die Kommerzienrätin eine große Wirkung von dieser Mitteilung erwartete, welche Wirkung aber durchaus ausblieb. Treibels erstes Gefühl war das einer heiter angeflogenen Enttäuschung. Er hatte was von kleiner Soubrette, vielleicht auch von Jungfrau aus dem Volk erwartet, und stand nun vor einer Ankündigung, die nach seinen unbefangenen Anschauungen alles andere als Schreck und Entsetzen hervorrufen konnte. «Corinna», sagte er, «und schlankweg verlobt und ohne Mama zu fragen. Teufelsjunge, man unterschätzt doch immer die Menschen und am meisten die eigenen Kinder. Treibel, was soll das? Dies ist keine Stunde, wo sich's für dich schickt, in einer noch nach Buckenhagen schmeckenden Stimmung ernste Fragen zu behandeln. Du kommst nach Haus und findest mich in einer großen Erregung, und im Augenblicke, wo ich dir den Grund dieser Erregung mitteile, findest du es angemessen, allerlei sonderbare Scherze zu machen. Du musst doch fühlen, dass das einer Lächerlichmachung meiner Person und meiner Gefühle ziemlich gleichkommt. Und wenn ich deine ganze Haltung recht verstehe, so bist du weit ab davon, in dieser sogenannten Verlobung einen Skandal zu sehen. Darüber möchte ich Gewissheit haben, ehe wir weitersprechen. Ist es ein Skandal oder nicht?» «Nein.» «Und du wirst Leopold nicht darüber zur Rede stellen?» «Nein.» «Und bist nicht empört über diese Person?» «Nicht im geringsten.» «Über diese Person, die deiner und meiner Freundlichkeit sich absolut unwert macht und nun ihre Bettlade, denn um viel was anderes wird es sich nicht handeln, in das Treibelsche Haus tragen will.» Treibel lachte. «Sieh, Jenny, diese Redewendung ist ja gelungen. Und wenn ich mir mit meiner Fantasie, die mein Unglück ist, die hübsche Corinna vorstelle, wie sie sozusagen zwischen die Längsbretter eingeschirrt ihre Bettlade hierher ins Treibelsche Haus trägt, so könnte ich eine Viertelstunde lang lachen. Aber ich will doch lieber nicht lachen und dir, da du so sehr fürs Ernste bist, nun auch ein ernsthaftes Wort sagen. Alles, was du da so hinschmetterst, ist erstens unsinnig und zweitens empörend. Und was es außerdem noch alles ist, blind, vergesslich, überheblich, davon will ich gar nicht reden.» Jenny war ganz blass geworden und zitterte, weil sie wohl wusste, worauf das blind und vergesslich abzielte. Treibel aber, der ein guter und auch ganz kluger Kerl war und sich aufrichtig gegen all den Hochmut aufrichtete, fuhr jetzt fort: «Du sprichst da von Undank und Skandal und Blamage, und fehlt eigentlich bloß noch das Wort Unehre, dann hast du den Gipfel der Herrlichkeit erklommen. Undank. willst du der klugen, immer heiteren, immer unterhaltlichen Person, die wenigstens 7 Felgentreus in die Tasche steckt, nächststehender Anverwandten ganz zu geschweigen, willst du der die Datteln und Apfelsinen nachrechnen, die sie von unserer Majolika-Schüssel mit einer Venus und einem Cupido drauf, beiläufig eine lächerliche Pinselei, mit ihrer zierlichen Hand heruntergenommen hat? Und waren wir nicht bei dem guten alten Professor unsererseits auch zu Gast, bei Willibald, der doch sonst ein Herzblatt ist? Und haben wir uns seinen Brauneberger, der ebenso gut war wie meiner, oder doch nicht viel schlechter, nicht schmecken lassen? Und warst du nicht ganz ausgelassen, und hast du nicht an dem Klimperkasten, der da in der Putzstube steht, deine alten Lieder runtergesungen? Nein, Jenny, komme mir nicht mit solchen Geschichten, da kann ich auch mal ärgerlich werden. Jenny nahm seine Hand und wollte ihn hindern, weiterzusprechen. Nein, Jenny, noch nicht, noch bin ich nicht fertig. Ich bin nun mal im Zuge. Skandal, sagst du, und Blamage. Nun, ich sage dir, nimm dich in Acht, dass aus der bloß eingebildeten Blamage nicht eine wirkliche wird. Und das, ich sage das, weil du solche Bilder liebst, der Pfeil nicht auf den Schützen zurückfliegt. Du bist auf dem besten Wege, mich und dich in eine unsterbliche Lächerlichkeit hineinzubuxieren. Wer sind wir denn? Wir sind weder die Montmorencys noch die Lusignans, von denen nebenher bemerkt die schöne Melusine stammen soll, was dich vielleicht interessiert. Wir sind auch nicht die Bismarcks oder die Arnims oder sonst was Märkisches von Adel. Wir sind die Treibels, Blutlaugensalz und Eisenvitriol. Und du bist eine geborene Bürstenbinder aus der Adlerstraße. Bürstenbinder ist ganz gut. Aber der erste Bürstenbinder kann unmöglich höher gestanden haben als der erste Schmidt. Und so bitte ich dich denn, Jenny, keine Übertreibungen. Und wenn es sein kann, lass den ganzen Kriegsplan fallen und nimm Corinna mit so viel Fassung hin, wie du Helene hingenommen hast. Es ist ja nicht nötig, dass sich Schwiegermutter und Schwiegertochter furchtbar lieben. Sie heiraten sich ja nicht. Es kommt auf die an, die den Mut haben, sich dieser ernsten und schwierigen Aufgabe allerpersönlichst unterziehen zu wollen. Jenny war während dieser zweiten Hälfte von Treibels Philippika merkwürdig ruhig geworden, was in einer guten Kenntnis des Charakters ihres Mannes seinen Grund hatte. Sie wusste, dass er in einem überhohen Grade das Bedürfnis und die Gewohnheit des Sich-Aussprechens hatte und dass sich mit ihm erst wieder reden ließ, wenn gewisse Gefühle von seiner Seele heruntergeredet waren. Es war ihr schließlich ganz recht, dass dieser Akt innerlicher Selbstbefreiung so rasch und so gründlich begonnen hatte. Was jetzt gesagt worden war, brauchte morgen nicht mehr gesagt zu werden, war abgetan und gestattete den Ausblick auf friedlichere Verhandlungen. Treibel war sehr der Mann der Betrachtung aller Dinge von zwei Seiten her, und so war Jenny denn völlig überzeugt davon, dass er über Nacht dahin gelangen würde, die ganze Leopoldsche Verlobung auch mal von der Kehrseite her anzusehen. Sie nahm deshalb seine Hand und sagte, »Treibel, lass uns das Gespräch morgen früh fortsetzen. Ich glaube, dass du bei ruhigerem Blute die Berechtigung meiner Anschauungen nicht verkennen wirst. Jedenfalls rechne nicht darauf, mich anderen Sinnes zu machen. Ich wollte dir als dem Manne, der zu handeln hat, selbstverständlich auch in dieser Angelegenheit nicht vorgreifen. Lehnst du jedoch jedes Handeln ab, so handle ich, selbst auf die Gefahr deiner Nichtzustimmung. Tu, was du willst.« Und damit warf Treibel die Tür ins Schloss und ging in sein Zimmer hinüber. Als er sich in den Fauteuil warf, brummte er vor sich hin, wenn sie am Ende doch recht hätte. Und konnte es anders sein? Der gute Treibel, er war doch auch seinerseits das Produkt dreier im Fabrikbetrieb immer reicher gewordenen Generationen, und aller guten Geistes und Herzensanlagen unerachtet und trotz seines politischen Gastspiels auf der Bühne Teupitz-Zossen, der Bourgeois steckte ihm wie seiner sentimentalen Frau tief im Geblüt. Ende des 12. Kapitels.